feindes Land. Feuer flackert schnell gewandt. Schleich ich barfuß durch die Nacht, durch feindes Lager Todesmacht. Hab Brot gestohlen, Fleisch und mehr, vom prunkvoll stolzen Belagerungsheer. Die Menschen in Neuss, meiner Stadt, hungern und sterben, die Zeit wird knapp. Drum wag ich, frecher Gassenjunge, über dich am Mauernwand, bei Mond den Sprung ins Feindesland. Ich bin ein Dieb mit flinken Händen, ein Kind, doch will ich nicht so enden. Ich schleich so leise wie auf Samt, damit mein Name niemand kennt. Doch dann ein Schritt, ein falscher Klang, nur ein Atemzug zu lang. Ich werd entdeckt, ich werd gepackt und die Welt gerät aus dem Takt. Sie höhnen, rufen meinen Namen laut, als wär ich Hund, als wär ich Raub. Doch ich heb den Kopf, stolz und frei, auf dem Angesicht der Gefahr. Der Fuchs steh hier für Würde, Mut und Trotz in mir. Sie hassen mich, weil ich gern spotte und hoffen, dass ich hier verrotte. Feuerkopf nennen sie mich voll Hohn, weil sie meinen Namen nicht kennen schon. Sie schreien ihn laut in grellem Schall und fordern lachend meinen Fall. Ich bin Feuerkopf, ich brenn. Kalter Spott, Gesichter wie aus Stein und Gier. Dann steh ich vor dem Fürst von hier. Karl spricht leise, spricht von Recht, nennt mich Dieb und nennt mich schlecht. Ich bleib kühn und sag ihm frei, nicht jede Mauer fällt im Kriegsgeschrei. Morgen früh, so kalt sein Wort, stirbst du grausam hier am Ort. Doch mein Herz schlägt zu laut, als dass es an den Tod noch glaubt. Ich bin Feuerkopf, ich brenn, auch wenn ihr mich bindet kennt. Ihr die Flamme nicht in mir, ich falle nicht, ich bleibe hier. Ich bin Feuerkopf, ich leb, auch wenn ihr mein Ende seht. Aus der Nacht ins Morgen. Zählt die Stimmen trunken schwer, sie lachen über mein Ende sehr. Dann ein Schnitt in die Fessel, leis lauf, eine Wache mit Herz gibt mich nicht auf. Kein Dankeswort, kein Blick zurück, nur Atemrennen, flüchtig Glück. Die Nacht nimmt mich bei der Hand und trägt mich fort aus Feindes Land. Ich bin Feuerkopf, ich brenn, auch wenn ihr mich bindet kennt. Ihr die Flamme nicht in mir, ich falle nicht, ich bleibe hier. Ich bin Feuerkopf, ich leb, auch wenn ihr mein Ende seht. Aus der Nacht ins Morgenlicht, Feuer stirbt so einfach nicht. Ein Fuchs mit Haaren feuerrot, ich bin Tibor. Und noch lang.